Deutschlandfunk, Studiozeit. Die Schriftstellerin Ricarda Bethge hat die Zeit vor und nach dem Mauerfall in Form von Tagebuchaufzeichnungen dokumentiert. Daraus entstanden ist ein sensibler und eigenwilliger Bericht. Und auch wenn sie von ihren Erlebnissen in der Zeit danach erzählt, spiegeln sich die Ereignisse des Jahres 1989 auf eindrucksvolle Weise ganz individuell und werden so noch einmal sehr lebendig. Ich bin nicht mal das Volk. Bericht von Ricarda Bethge. Das Bild von einem möglichen Untergang war immer in mir. Meine Angst vor einem möglichen Untergang war lange Zeit die Angst vor einem neuen Krieg. Das änderte sich um 1988. Ich begann zu denken, es würde erst einmal einen anderen Untergang geben. Keinen physischen, sondern einen psychischen Untergang. Die Widersprüche des Landes waren 88, 89 für manche nicht mehr auszuhalten. Psychische Krankheiten wie Depressionen und Psychosen nahmen zu. Viele glaubten, sie müssten das Land verlassen und konnten es nicht. Einige von denen landeten statt hier an letzter Grenze in Krankenhäusern, im Knast und in Kliniken. Manche brachten sich um. Im Januar 89 bekam ich auch eine Depression. Ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten. Es sei akut, also heilbar, sagen die Ärzte. In der Klinik sind erstaunlicherweise viele junge Leute. Eines der Mädchen hat so ein fellbesetztes Rucksackbeutelchen, braungraues Kaninchenfell. Ich habe noch nie ein so zärtliches Rucksackbeutelchen gesehen. Sie hat es selber genäht. Sie hat Freunde in Böhmen. Das sei aber mehr so eine Bande. Du hast ja keine Ahnung, in was ich da hineingeraten bin. Mein Freund hat sich umgebracht. Sie heißt Jasmin, ist 19 Jahre alt und macht englische Gedichte. Loneliness without any hope. Wir sind in der offenen Station. Die Mädchen und Jungen fliegen aus. Ach was, Therapie. Die schwänzen sie. Von einem der Ausflüge kommt Jasmin aufgelöst zurück. Zitternd sagt sie, die sind in Berlin, die Bande. Sie haben Messer. Ich habe auch ein Messer. Sie blutet am Arm, wie blass und biegsam sie ist. Das Fusselhaar, der dünne Hals. Wo ist nur die Mama, denke ich. Meine Mutter kommt nie, für die bin ich tot, sagt sie. Plötzlich fällt Jasmin auf das rote Linoleum des Flures und zuckt wie ein getroffenes Vögelchen. Die blassen Lippen haschen nach Atem, die Knie schlagen aufeinander. Die Ärztin sagt, Epilepsie. Alle jungen Mädchen in der Klinik zählen mir an den Fingern ihre Versuche, sich umzubringen vor. Sie sagen Suizid, stolz, als sei es das Ziel in irgendeiner Sportart. Ich schaffe es noch. Man braucht 200 Tabletten. Ich habe schon 3-mal Suizid gemacht. Jasmin steht an der Medikamentenausgabe im Flur. Sie sammelt Tabletten. Ich soll ihr meine geben. Das tue ich nicht. Jemand ist für Jasmin gekommen. Ein bleicher und zerrissener Mann. Ihr Stiefvater. Sie gehen ins Café. Am Abend schwankt das Kind und zittert. Ihr Atem ist Cognac. Sie sagt, sie müsse sich um den Stiefvater kümmern. Sie sei sein einziger Halt. Die Mutter hätte ihn längst aufgegeben. Soll so ein dünnes Kind einen Zerstörten tragen? Der Stiefvater lässt seine Spuren zurück in den immer unruhiger werdenden, weit auseinanderliegenden Augen von Jasmin. Ich rede mit ihr am Morgen, am Mittag, am Abend. Ich habe selber Angst und Trauer. Da heile ich doch Jasmin nicht, oder? Im Zimmer, in dem zwei depressive Frauen in ihren Betten verdämmern, soll ich ihr den Text von »Die Gedanken sind frei« aufschreiben. Ich muss dazu erst den Tisch aus der Zimmerecke unter die schwache Lampe schieben. Meine Augen sind trübe. In der Sitzecke auf dem Flur entwickelt sich jeden Abend eine Art Abenduniversität der Nervenklinik. Eine manische Geologin redet von ihrer unterdrückten Wissenschaft, eine ältere Schauspielerin von abgesetzten Stücken. Allerhand begabte Außenseiter sitzen da, die russische Korrespondenzen führen oder englische Gedichte machen. Es setzt sich ein Neuer dazu, Herr Dr. Lautner. Er weiß alles. Vitamin C wird von Russland nicht mehr so billig geliefert. Der Ausschuss bei Robotron ist jetzt bei 53%. Die Nervenkranken, jene 3% der Bevölkerung, sind die einzigen menschlichen Menschen. Lautner organisiert auch die Dienste, Bad- und Toilettendienst. Er schnauzt die Patienten an. Er war wohl ein Leiter. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das hat sich ihm eingeprägt. Jasmin sitzt da und duftet mit ihren englischen Gedichten. Bald geht Lautner mit Jasmin spazieren. Sie haben ein Thema. Jasmins Freund hat Selbstmord begangen und Lautners Freund, der Liebhaber seiner Frau, hat angeblich auch Selbstmord begangen. Ich stehe am Klinikfenster. Lautner stellt sich neben mich, schwerer Schnapsgeruch. Können Sie für mich aussagen? Durch die Glastür stürmen Wärter und Polizisten. Ein Glasschrank klirrt, die Schwestern schreien, Stiefel trampeln. Lautner wird wegen Unterschlagungen, Urkundenfälschung und Mordverdacht verhaftet. So heißt es. Dann war Jasmin nicht mehr da. Jeden Tag fragte ich. Sie fehlte die hohe Stimme, die Gedichte, der Duft. Auf einer Trage angeschnallt, zitternd, im Operationshemd, hilflos, mit angezogenen Knien, brachte man sie. Sie hatte die 200 Tabletten geschluckt. Magen auspumpen, Intensivstation, die geschlossene und alles noch einmal von vorn. Ich wurde gesund. Monate später telefonierte ich mit meiner Ärztin. Die jungen Leute hatten die Klinik verlassen, gleich nach dem Mauerfall. Jasmin hatte es geschafft. Sie hatte es sich fest vorgenommen. Sie war tot. Ich habe das Land geliebt. Es war mein Leben. Aber es hat mich nicht wirklich wiedergeliebt. Irgendwie ging ich da von einer falschen Annahme aus. Heinrich, mein Liebster, erlebte als Künstler, wie die oben immer mehr gegen ihn waren. Dennoch hat er mir, der Zeichenlehrerin und der Schule, oft sehr geholfen. Er hat Rahmen gebaut, Plakate entworfen, Material besorgt. Aber zu den Wahlen sagte er, diese Leute kann man nicht mehr wählen, die mit ihren 99%. Dagegen stimmen so wie er, das konnte ich mir nicht leisten. Du stehst einfach auf der anderen Seite, sagte er. Ich war ziemlich alleine da, wo ich stand. Viele Bildungsbeamte waren nicht meine Freunde, die wollten mich am liebsten los sein. Ich sagte zu denen meistens ihr, und das ihr nahmen sie mir übel. Sie sagten, das klinge so, als wolle ich mich abgrenzen. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich liebte etwas, was es nicht mehr gab oder nie gegeben hatte. Und dann all die Jahrestage. Am 10. Jahrestag liefen wir, Studenten der Kunsterziehung, lachend in lockeren Reihen an der Humboldt-Uni unter den Linden lang. Ich habe schöne Fotos davon. Zum 20. Jahrestag hatten wir kleine Kinder und allerhand Mühen. Den 30. Jahrestag beherrschte ganz die Parade. In der Nacht davor hörten wir die Panzerketten durch Berlin-Mitte rasseln. Als wir uns das angucken wollten, kamen wir nirgends mehr durch. Alles war abgesperrt und bewacht. Zum 35. Jahrestag bekam ich einen winzigen Zettel in mein Fach gelegt, darauf stand, bitte um Gestaltung. Ich musste irgendetwas erfinden, was ging. Vielleicht so etwas Einfaches wie DDR 1984. Das war überall üblich, aber eigentlich auch schon doppeldeutig. Wir waren im Jahr 84 und lasen Orwell. Jedes Wort einer Losung durfte sowieso nur 3, höchstens 4 Buchstaben haben. Dann passte ein Buchstabe immer in eine Scheibe der 4 Flügel eines Schulfensters. Ich probierte etwas aus. Land, Herz, Hand, Mein, Dein, Für und Mit. Ich schnitt große Buchstaben aus weißem Papier. Hastig und widerwillig klebten meine Schüler sie mit Alleskleber auf das Glas. Alleskleber! Das geht doch nie wieder ab, sagte Heinrich. Ich musste nach dem 35. Jahrestag ganz allein mit feuchtem Lappen und einem Messer jeden Buchstaben wieder mühsam von den Scheiben abkratzen. Meine Schüler wollte ich zu so etwas nicht mehr zwingen. Die Kollegen gingen kopfschüttelnd vorbei. Und da stieg in mir der Ekel auf. Ich sah bei aller Liebe zu meinem Land keinen Sinn mehr in dem, was ich tat. 40. Jahrestag. Ich gehe lange schon nicht mehr in die Schule und ich schmücke auch keine Schulfenster mehr. Niemand hängt Fahnen raus in unserer Straße, rote nicht und schwarz-rot-goldene mit Emblem auch nicht. Dafür gibt es lustige Privatlosungen. Neben der Feuerwehr hat jemand in einer sehr schönen Handschrift angeschrieben: Es fällt mir von Tag zu Tag schwerer, auf dem hohen Niveau meines blauen Porzellans zu leben. Oscar Wilde. Auf den gelben Klinkern der Baptistenkirche steht: Auf nach Takatukaland. Und an vielen Mauern in der Linienstraße kann man lesen: Torte macht dick. Das Viertel ist heruntergekommen. Auch die Ladenschilder sind kaputt. Viele Buchstaben sind ausgefallen. Eine Bäckerei heißt Eckerei. Eine Buchhandlung heißt Buchlung. Eine Post nur noch Psst. Den 40. Jahrestag beobachten wir anfangs im Fernsehen. Am Abend aber gehen wir hinaus auf die Straße. Wir wollen zu Freunden in den Prenzlauer Berg. Da sind wir eingeladen zu einer Geburtstagsfeier. Über die große Kreuzung an der Mollstraße zieht sich eine lange Kette von Bereitschaftspolizisten hin. Diese Männer in ihren alten, dunkelblauen Uniformen erscheinen mir alle unterschiedlich schwach. Zu alt, zu jung, zu klein oder zu groß, zu dick oder zu dünn. Was sollen sie aufhalten? Wir bleiben verunsichert auf der Verkehrsinsel stehen. Einer der Polizisten sagt zu uns: Gehen Sie doch rüber. Aber die Ampel steht auf Rot. Einfach rüber? Bei Rot? Ist das schon ein Zeichen? Weiter hinten sehe ich einzelne Armeelaster mit großen rot-weiß gestreiften Blechen an der Front. Ich denke noch, was wollen die mit diesen Schiebern wegschieben? Zur Wohnung unserer Freunde kamen wir nur auf Umwegen. Die Gäste redeten aufgeregt davon, was sie gesehen, was sie gehört hatten und was sie als nächstes erwarten würden. Freunde aus Russland, die zur Geburtstagsfeier gekommen waren, sagten ganz ruhig und wie selbstverständlich: Warum einigt ihr Deutschen euch nicht? Die Mauer muss weg, das ist doch klar. Nieder mit der Regierung, schrie eine angetrunkene junge Frau aus dem Fenster. Sonntag, 8. Oktober 1989, der Tag nach dem 40. Jahrestag. Unsere Tochter hatte einen Freund zu Besuch, einen mit Sternennieten und blondem Irokesenkamm. Thomas ist vom Lande, lebenshungrig und wissbegierig, ein Tischler. Tischler sind Großvater, Vater und Sohn. Das Kind wollte dem Freund etwas bieten. Wir, die Eltern, gingen mit, falls es spannend würde. Der Dackel kam auch mit. Es wurde sehr spannend. Alexanderplatz. Der Hund springt eifrig auf die steinernen Einfassungen der Wasserspiele, stellt sich vor zwei Männer, die ihre Brote auspacken. Was für Massen von immer zwei Männern an diesem Tag. Der Hund schnappt nach den Krumen. Ein Spatz pickt sie ihm weg. Da hat der Hund plötzlich den Spatz im Maul. Wir rufen laut: Nein! Ein Polizist kommt auf uns zu. Ihren Ausweis bitte. Thomas geht zur Seite. Ein zweiter Polizist packt ihn am Arm. Sie auch, los, Ihren Ausweis. Der Vater empört sich: Lassen Sie den Jungen los. Wie gehen Sie denn mit ihm um? Weshalb sollen wir uns ausweisen? Wir gehen spazieren. Ich denke auch, das können Sie, so einen Jungen mit Punkkamm wegschleppen, nur wegen der Haare, einen, der in einer PGH die ganze Woche über Fenster und Türen in Schulen repariert. Natürlich denke ich auch darüber nach, warum der Junge sich so putzt mit Nieten und Kamm. Er möchte schon noch was anderes, das schon. Mein Mann wird heftiger. Nennen Sie Ihren Namen und Ihren Dienstgrad. Dazu sind Sie verpflichtet, sonst zeige ich Sie an. Der junge Polizist hat ein S auf der Uniformjacke. Ich sehe ihn mir genauer an. Eigentlich ist das eher ein Sanfter, aber ein Polizeischüler darf nichts falsch machen. Seinen Namen sagt er nicht, da greift er doch lieber den Vater am Ellenbogen und führt ihn davon. Der Ältere packt den jungen Tischler hart am Handgelenk. Ich laufe mit Kind und Hund schreiend hinterher. Abseits, an den S-Bahn-Bögen, steht ein grüner Barkas. Als wir dort ankommen, haben sie meinen Heinrich schon eingeladen. Ich bin außer mir. Was habt ihr denn für einen Grund, uns hier einzufangen? Seid ihr wahnsinnig geworden? Da braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn alle aus dem Lande davonrennen. Der mit dem S ist genervt. Nur werden Sie mal nicht hysterisch. Und ich entblöde mich nicht zu schreien, ich will mit einem Offizier sprechen. Wo ist ein Offizier? Es gelingt mir nicht, auch nur eines Menschen Blick aufzufangen. Alle Blicke rutschen weg. Dann heißt es plötzlich, alle. Wir müssen einsteigen. Gedrängt hocken wir auf der Blechwölbung der Karosserie. Uns gegenüber sitzt der Staatsmachtstudent. Die ausstudierten Polizisten sitzen vorne auf den Polstern, zwischen sich den eingeklemmten Vater. Der Hund versucht aufjaulend, zu uns hinaufzugelangen. Es heißt kurz und böse, der Hund bleibt hier. Wir heben ihn hoch, der Hund kommt mit. Der Dackel hockt zitternd zwischen den schwarzen Schuhen des Polizeischülers. Ich erfahre den weiten Weg der Zuführung. Immer noch kann ich an Feindschaft und Verfolgung, an schreiendes Unrecht nicht glauben. Als Kind hätte ich gesagt, fahren in der grünen Minna. Ich denke an meinen Vater, der am Morgen nach der Reichstagsbrandnacht aus seinem Neuköllner Amt weggefahren wurde. Ja doch, das war etwas ganz anderes. Eins merke ich aber. Die Persönlichkeit, als die ich mich als Lehrerin immer gefühlt habe, die wird abgefahren, die ist ausgeliefert. Alle schweigen. Außer der lockeren Angst um das Zwerchfell herum ist nichts weiter. Dann löst sich die Stadt auf im Osten. Wir halten vor Backsteinmauern, Strafanstalt Rummelsburg. Auf dem Gefängnishof werden wir vier umstellt und bewacht von 6 Wächtern. Die haben Waffen und Hunde. Zwischen uns hockt der Dackel. Der Vater fängt an zu singen. Einst im Lenze meiner jungen Jahre dacht auch ich, dass ich was ganz Besonderes bin. Das Kind und ich, wir stimmen ein und bestellte meine Suppe ohne Haare. Und von mir, da hatten's kein Gewinn. Das Lied von der Kapitulation aus Brechts Courage. Thomas kennt es nicht. Er ist verlegen, sieht vor sich hin und schweigt. Auch unsere Bewacher schweigen. Über den Hof werden Frauen geführt, Häftlinge. Sehr blass, sehr grau. Ich sehe gebannt hin und denke, die sind hier schon lange. An die denkt man gar nicht, wenn man sein Leben so vor sich hin lebt. Wir stehen im Hof mit dem Hund. Hinter einem Drahtzaun bellen Schäferhunde. Einzeln abführen. Hier lang, da runter, bisschen plötzlich, hier rein. Ich weigere mich. Man stößt mich die Kellertreppe hinunter. Ich taumle, fange mich an einer frisch gekalkten Kellerwand. Dann gehorche ich ein bisschen. Aber eigentlich höre ich nie auf, mich zu empören und nach einem Verantwortlichen zu fragen, nach einer höher gestellten Persönlichkeit. Wie habe ich diesen Ausdruck als typisch zaristisch gehasst? Und auf einmal glaube ich, mit so jemandem besser klarzukommen. Da haben wir's. Schweigend mit dem Gesicht zur Wand nehme ich das, was passiert, immer noch nicht als mir zugefügt an. Es gibt da ein altes Foto von der Reihe der Verhafteten vom 28. Februar 1933 im Polizeipräsidium. Hände an die Wand, Beine breit. Auf dem Foto hebt mein Vater den Kopf und sieht sich um, er als Einziger. Beine breit. Das geht gegen die Würde und schlägt ins Geschlecht. Zu mir kamen jetzt 2 Polizistinnen. Beine breit, Mund halten, Hände an die Wand. Leibesvisitation. Fern im Keller war das Klirren von Gittern zu hören. Draußen bellte der Hund. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erwarten? 8. Oktober 89, Sonntagnachmittag. In Rummelsburg führte man mich in die Zelle 11. Drei sauber geweißte Wände, eine umlaufende schmale Bank, zum Gang hin die frisch lackierten Gitterstäbe. Die haben das vorbereitet, dachte ich. Sieht aus wie in amerikanischen Filmen. Vorne am Gitter rechts und links saßen zwei junge Mädchen, blond die rechte, die links hatte dunkle Haut und schwarze Zöpfe. Ich setze mich neben die Dunkle. Die Blonde sagt halb im Scherz, wenn das meiner Mutter wüsste. Die Schwarze sagt, Mensch, was wird mein Pari denken, wenn ich nicht komme? Da verschwindest du in so einem Keller, ohne dass einer was weiß. Die Mädchen sehen mich an, prüfend, ob ich ihnen helfen könnte, wenn ich früher rauskäme. Sie fragen mich nach allerhand Namen, aber ich kenne mich nicht aus. Der Hund jault angebunden auf dem Gefängnishof. Die Schäferhunde hinterm Zaun heulen und bellen allmählich alle mit. Es kommt zu einer großen Hundeempörung in Rummelsburg. Ich fürchte, Heinrich ist in Gefahr. Er hat sich geweigert, fotografiert zu werden. Dumme Autorität kann ihn wütend machen, bis zur Selbstzerstörung. Mein Kind ist auch in Gefahr. Es ist dem Vater ähnlich. Thomas, der Junge vom Lande, der hat diesen hohen gelben Punkkamm und die silbernen Sternennieten. Kurzgehaltene Jungpolizisten lassen an solchen gerne ihren Frust aus. Mir aber, mir tut am meisten der Hund leid. Der Hund kann sich gar nichts erklären. Die Blonde und die Schwarze stellen sich an das Gitter der Zelle. Sie reden auf einen Polizisten ein, der im Gang steht. Der ist ein schwerfälliger, müder Mensch, der ganz langsam spricht, sächsisch. Ich bin nicht von da und ich weiß von nichts. Oder, das erzählen Sie mal alles dem Staatsanwalt. Zu mir gewandt, sagen die Mädchen, die haben Schnellgerichte. Da können wir vielleicht mehrere Monate sitzen. In ihrem Lachen ist Angst. Stiefelscharren, Gitterklirren. Kommen Sie, kommen Sie, Sie kommen woanders hin. Dichtes Geschiebe, Klumpen von Uniformierten mit ihren Zugeführten reiben im Gedränge der Gänge das frische Weiß von den Kellerwänden. Die Ordnung in Rummelsburg ist in Unordnung geraten durch unseren Familienverbund mit Hund. Diese Polizeigewalt geht auf einmal nicht so richtig und mit uns schon gar nicht. Der Wagen fährt nach Berlin zurück. Der junge Ordnungshüter muss sehen, wie er uns los wird. Ich hocke wieder über dem Hinterrad, kalt am Hintern und hart. Der Polizeischüler sitzt gegenüber auf der anderen blechernen Wölbung. Jung ist er, wie ein Abiturient. Zwar nicht mein Schüler, aber er könnte es sein. Ich starre ihn an. Ich rede auf ihn ein. Immer noch habe ich meine alten Illusionen. Ich rede vom Land, von seinem Land, meinem Land. Er schlägt seine blauen Augen nieder und blickt auf seine Schuhe. Auf seinen Schuhen liegt der Hund. Fühlen Sie sich denn dabei wohl? Das vergessen wir doch nicht. Was habt ihr denn vor? Er schweigt. Warum nennen Sie nicht Ihren Namen? Ist das verboten? Warum reden Sie nicht? Sind Sie beleidigt? Jetzt reicht es ihm und er knurrt mich an. Bin ja genauso eingesperrt wie Sie. Weiß er, was er da sagt? Wir halten an, Alex. Polizeipräsidium. Der Schüler und sein Vorgesetzter steigen aus. Wir hocken weiter eingeschlossen im kalten Kasten. Geblieben ist ein älterer Polizist, der uns bewachen soll. Nichts passiert. Gar nichts. Eine Ewigkeit. Dann beginnen wir zu schreien. Hunger, kalt, Toilette, nun machen Sie doch was. Wir liegen dem kleinen Polizisten in den Ohren. Er rührt sich nicht. Heinrich sagt leise etwas zu ihm. Plötzlich antwortet der, da haben Sie recht. Unser Wächter beginnt an die Scheibe zu klopfen und nach draußen Zeichen zu geben. Wir werden hineingeführt. Man bringt uns Tee. Der Offiziersschüler findet im ganzen Präsidium niemanden, der uns behalten will. Nicht mal einen Dienstraum hat er für seinen Dienst. So muss er es auf dem Flur zu Ende bringen. Also, Ich lasse die Sache auf sich beruhen. Sie haben sich das selber zuzuschreiben, wenn die Feststellung der Personalien so verlaufen ist. Sie haben aufmüpfige Reden geführt. Aufmüpfige Reden. Im Abgang werde ich noch einmal laut. Wir lassen die Sache nicht auf sich beruhen. Der Polizeischüler wendet sich an die beiden jungen Leute. Ihr beide, ihr seid noch jung. Ihr tut mir leid, dass ihr solche Eltern habt. Was soll aus euch bloß werden? Dann traten wir hinaus, durch die schmale, verbunkerte Tür, in den kühlen Oktoberabend. Der Hund pinkelte an das Präsidium. Wochen später hat uns ein Polizeihauptmann persönlich einen Brief gebracht, mit der Entschuldigung des Polizeipräsidenten von Berlin für die ungerechtfertigte Zuführung. Heinrich, also mein Ehemann, mein Mitstreiter und Kindsvater, mein nächster Freund und mein liebster Feind, je nachdem, wie die Lage gerade ist, der ist von der kurzen Gefangennahme am 8. Oktober maßlos erregt gewesen und zerstritten mit der ganzen Welt. Mit mir überwarf er sich gründlich. So gut wir auch während der Stunden der Zuführung nach Rummelsburg zusammengehalten hatten, die Nachwirkungen davon waren heftig. Heinrich fuhr mit dem Hund aufs Land, um wieder zu sich zu kommen. Ich gehe durch die nächsten sehr aufregenden Tage ohne ihn und eher zusammen mit befreundeten Frauen. Wir laufen, wie wir das als Studentinnen gewohnt waren, zu jeder Tages- und Nachtzeit einander in die Wohnung. Wir übernachten außer Haus und bilden allerlei spontan organisierte Klumpen. Wir lachen viel, gewinnen an Höhe, fliegen auf, schütteln das lange, nicht gebrauchte, verklebte Gefieder. Unsere alten Ideen, die uns schon eine lästige Last geworden waren, zeigen sich wieder und machen uns beweglich. Wir hocken an allen möglichen viereckigen, ovalen oder runden Tischen und reden über eine ganz andere Literatur und über ganz andere Zeitungen, die man machen müsse. Und die Klarsten unter uns sagen schon, voll Hoffnung und voll Angst, das geht jetzt durch bis Wladiwostok. Man nimmt mich mit zu jenen Abenden in der großen Küche Wilfriedes im Prenzlauer Berg. Künstler, Psychologen, Schriftsteller, Ost und West, alles sitzt und steht, gedrängt und beengt im Schönfließer-Oval. Dort werden die Zuführungen ausgewertet. Die Wirtin hat eine schöne Tochter in roten Stiefeletten und mit rotem Barett, kommt die 17-Jährige von draußen. Hinter ihr in langer Reihe folgt allerlei Jugend. Mützen, Stiefel, Haare, Kittel, Gürtel, alles sieht so aus wie eine wirre Ansammlung aller Signale, aller Revolutionen Europas. Eine Frau, eine reife Frau und erfahrene Regisseurin, eine, wie Biermann sagte, die die 7 Leben einer Katze hat, die fragt die jungen Leute, arbeitet ihr? Da sitzen sie auf einer schmalen, langen Bank an der Wand, fast wie Angeklagte. Sie haben den ganzen Tag gearbeitet. Listen schreiben, Geld sammeln, hektografieren, Plakate kleben. Alles, was man ihnen als revolutionäre Arbeit aus revolutionären Zeiten in der Schule erzählt hat. Das haben sie getan. Gelehrig. Sie bleiben auch ganz freundlich und antworten auf alle Fragen. Sie wüssten schon, was gemeint sei. Aber das schafften sie nicht. All die Arbeit und dann auch noch arbeiten gehen. Ja, manche gehen aber auch. Schichtarbeit in der Brotfabrik. Andere sind noch in der Lehre. Sie haben viel Arbeit. Sie suchen noch nach vermissten Zugeführten, nämlich den Kindern besorgter Eltern. Wenn jemand in Haft ist und er kann keine Nachricht geben, da kümmern sie sich. Sie gehen zu den Versammlungen, den Lichterketten. Sie schreiben Flugblätter. Sie sind fleißig. Ich gehe mehr so ins Theater. Heiner Müller, Germania tot in Berlin am BE. Danach ist ein Treffen im Foyer. Ich sitze auf der Kante einer Polsterbank, dem Dichter gegenüber. Der Dichter sitzt vorne und klatscht, wenn das Publikum gut ist. Es redet ein Offiziersschüler aus Prora. Wir hatten Alarm, höchste Alarmstufe. Wenn der Befehl gekommen wäre, wir hatten ja keine Ahnung, wir hätten die Befehle ausgeführt, hätten wir, klar. Die Armee, denke ich. Was ist mit der Armee? In den letzten Tagen bin ich einem früheren Schüler begegnet, der bei der Armee ist. Er sagte, er hätte am 7. Oktober Bereitschaft gehabt. Die Demonstranten auf dem Alex, die hätten ihm Blumen geschenkt, ihm die Hand gegeben und gerufen, keine Gewalt. Über das durchbrochene Geländer der Empore mit seinem Bronzeanstrich beugt sich herunter ein rothaariges Mädchen zu dem aufgeregten Soldaten aus Prora, wie ein Engel von Goya, und ruft mit einer Stimme, die ist nicht von dieser Welt, sondern vom neuen Forum: Mann, wir sind doch schon 70.000. Wo nimmt sie die Zahl her? Der Dichter steht auf. Er beendet die lauthalsenden Erläuterungen der Lage. Alle stehen auf. Aber alle bleiben stehen und reden weiter. Freunde mit Fremden. Jeder mit jedem. Der Dichter steht ein paar Schritte vor mir. Als ich mich erhebe von meiner Ecke auf der Polsterbank, fege ich mit meinem langen Strickmantel ein volles Bierglas vor seine Füße auf das Parkett. Der Dichter beachtet das nicht. Er redet mit einer schönen Frau über den Wilhelm Tell und wie sie ihn jetzt inszenieren. Er grinst spöttisch und zitiert: Seid einig, einig, einig. Hastig hebe ich die Scherben auf. Für Heinrich, der im Künstlerverband ist, bin ich stellvertretend in die Versammlung der Maler gegangen. Die Maler waren gar nicht einig, einig, einig. Sie warfen sich gegenseitig vor, wie viele Staatsaufträge und Westreisen sie angenommen hatten. Bärbel Bohley klagte. Man wich betreten ihrem drängenden Druck aus. Ich ging. Ich schlief zu Hause. Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Es war mein Maler. Wir sind in unsere Zweierverschallung gefallen, bis unsere Kinder mit der Nachricht kamen, Erich Honecker ist abgelöst. Da holten wir die Zeitung aus dem Kasten. Am 3.11.89 traf ich eine frühere Kollegin aus der Schule. Sie sagte, unsere Schüler können hingehen auf die Demo, aber auf eigene Verantwortung. Sie können auch in die Schule kommen. Sie können auch zu Hause bleiben, auf eigene Verantwortung. Tausende von Skinheads sind zu erwarten. Schlägereien. Mein Mann meinte, die Stasi könne keine Schläger schicken, wie damals in die Zionskirche, wegen der Kameras vom Westfernsehen. Wir gingen also hin. Schriftfahnen über dem Köpfemeer, bemalte Laken, Nessel aus der HU, Fahnenstoffe und Pappen. Es ist ein ruhiges Gehen. Weiße Transparente, sehr viele, alle weiß. Sind das Friedensangebote? Zeichen einer Kapitulation? Jedenfalls keine Gewalt. Wir reihen uns ein. Während der Demo, die groß ist und lange dauert, sehe ich nur drei Polizisten. Sie stehen weit weg und sehen still zu. Auf den weißen Tüchern, unter die wir uns stellen, steht, was ich schon immer wollte: Zivildienst statt Wehrpflicht, freie Theatergruppen, politische Karikaturen, auch keine Ideologie in der Schule. Das geht nicht, denke ich. So ein Vakuum bei Heranwachsenden, das wird wohl bald gefüllt werden. Wovon dann? Und von wem? Wir kommen zum Palast der Republik. Die Tribüne vor dem Palast wurde für das Politbüro des ZK gebaut. Jetzt stehen allerhand Leute oben und sagen zu denen, die unten vorbeigehen: Ruf doch mal Stasi raus. Und die unten rufen laut: Stasi raus, Stasi in die Produktion. Die nachfolgenden Demonstranten greifen den Ruf auf und brüllen die, die oben stehen, an: Stasi raus! Und die oben aber beugen sich runter und schreien: Wir doch nicht! So verwechseln sie einander. Alles ist noch nicht neu sortiert nach oben und nach unten. Rechts vom Palast blinken die vergoldeten Turmknöpfe der restaurierten Nikolaikirche herüber. Der Palast der Republik und das Nikolaiviertel. Das war teuer, denke ich. Als der kleine Vorsitzende, der Rokokofürst im hellen Anzug, neulich noch hier im Palast die Internationale gesungen hat, alle Strophen mit erhobenem Kopf und brüchiger Stimme und beharrend auf dem Glauben seiner Jugend, da war es lange schon aus. Schon lange hatte der Ausverkauf des Staatskonzerns DDR begonnen. Alles, was ging und was nicht ging, war verkauft worden. Transitstrecken, Sand, Pflastersteine, Monteure, Künstler, Gefangene, antike Möbel und Gemälde aus den Museen. Alles gegen Devisen. Sie haben ihn, den Ostchef, schließlich empfangen auf der Villa Hügel. Die war doch noch von Krupp, oder was? So dachte ich, als ich die Bilder im Fernsehen sah. An ihrer Tafel hob der Vorsitzende sein Glas, um anzustoßen mit dem dicken Kanzler. Straffes Stehen, eine immer gleiche, nervende Lautstärke beim Ablesen vom Blatt und all die verschluckten Laute. Er konnte das doch gar nicht, so Villa Hügel, denke ich traurig. Einige meiner ehemaligen Schüler stehen plötzlich vor mir. Mit denen habe ich die Antigone von Sophokles behandelt. Wir lasen den Kreon, wie er unter seiner Schuld zusammenbricht, führt mich weg. Hallo, sind Sie auch da? Toll, was? Und alles ist so friedlich und ohne Polizei. Geht doch. Sie sind also nicht in die Schule gegangen. Und Sie sind nicht zu Hause geblieben. Sie sind zur Demo gegangen, auf Ihre eigene Verantwortung. An der Kreuzung Breite Straße weitet sich der Zug. Er überflutet die Flächen. »Na, ihr zwei beiden«, ruft plötzlich ein Mann im wehenden Trenchcoat uns von der Seite zu. Er ist ein erfolgreicher DDR-Architekt. Für einige Minuten bleiben wir mit ihm stehen. Er verspricht uns für die Zukunft große Aufträge und noch größere Honorare. Er habe die besten Beziehungen zu den Kellnern, wie er seine Auftraggeber, die Ökonomen, nennt, die nun endlich alles viel besser voranbringen könnten. »Gut, dass wir so breite Straßen gebaut haben«, sagt er, weist auf die Menge und verschwindet. Alexanderplatz. Wir hocken uns auf die niedrigen Stufen an der Kongresshalle. Plötzlich hören wir: »Ich war General der Staatssicherheit, Markus Wolf.« Pfeifen und Buh. »Aufhören!« Das kommt direkt von links neben uns. Auf der Verkehrsinsel stehen die Autonomen. Schwarz gekleidet, in stumpfen Stiefeln, mit schwarz-roten Fahnen. Einer von ihnen ist vermummt. Die anderen rempeln ihn an. Sie trauen ihm nicht. Sie geben mir ein Flugblatt. Unter anderem steht da: »Alle Kneipen sollen so lange geöffnet haben, wie sie wollen, hauptsächlich aber so lange, wie wir wollen.« Ich sehe sie mir an. Sie sind sehr jung. Wir gingen nach vorn, dorthin, wo die Redner auf dem Lastwagen standen. Die riesige Menschenmenge auf dem Platz hörte Stefan Heim aufmerksam zu. Heiner Müller las einen Gewerkschaftsaufruf vor und sagte: »Kümmert euch um die Gewerkschaften, das ist es, was euch jetzt bleibt.« Am Schluss sprach die Schauspielerin Steffi Spira. Die geballte Faust in die Höhe reißend, als sei sie eine rote Kommissarin aus den ganz frühen Jahren, rief sie den aktuellen Befehl: »Abtreten!« Ich konnte schon seit Jahren nicht mehr richtig fühlen. In den Krankheitstagen des Jahres 89, in denen ich in einen Strudel der Entzweiungen und Verzweiflungen geraten war, war ich meiner Gefühle nicht mehr sicher. Da sagte ich oft mit einem Anflug von Zynismus, der mich dabei befiel: »Verzeihung, ich habe mich verfühlt.« Viel fühlen kann ich also beim Durchbruch zuerst nicht. Ich stehe im Nachthemd vor dem Bett. Aus dem Radio, aus dem Fernseher kommt die Nachricht. »Los«, sagt Heinrich, »wir gehen zur Grenze, nachsehen, ob es stimmt.« Ich will gar nicht. Ich will nichts erleben. Hat man so etwas schon erlebt? Ins Bett will ich. Ich bin endgültig erschöpft. Und ich denke sogar, ich gehöre ja nicht dazu. Ich bin nicht mal das Volk. Missmutig ziehe ich mich wieder an und wir gehen los. Übergang Invalidenstraße. Die Straßen sind noch still und leer. Nach wenigen Minuten und wenigen Schritten, dort, wo die Hessische in die Invalidenstraße einmündet, sind sie schon verstopft. Rufe, Rennen, Rempeln. Zwischen einem mannshohen Maschendrahtzaun und dem Geländer, das den Autoverkehr von den Fußgängern trennt, schieben sich die Menschen auf ein Durchlasstürchen zu. Der überforderte, dickliche Hauptmann schreit: »Nur schubweise, Bürger, langsam, Ihren Ausweis bitte.« Und dann sagt er verzweifelt: »Wenn ihr drängelt, mach ich gleich wieder zu.« Großes Lachen. »Nur den Ausweis zeigen? Ich hab meinen Ausweis nicht mit.« Heinrich sagt: »Du boykottierst den Lauf der Geschichte.« Ein blondes Mädchen steigt auf das Geländer an der Invalidenstraße und schreit ihren Freund an: »Kneif mir mal, ich glaub, ich träume.« Sie springt herunter und hopst und tanzt auf der Straße herum. Ich träume, ich träume. Aus dem lichtüberfluteten Jenseits schallen Sprechchöre. Ich gebe mir Mühe, sie zu verstehen. Das müssen sehr viele sein, die dort stehen und schreien. Wir wollen rein, wir wollen rein. Nach weiter anschwellendem Getöse und Geschiebe ist der kleine dicke Hauptmann an der Maschendrahttür dem Andrang nicht mehr gewachsen. Laut jubelnd bricht es sich durch und schiebt mich mit. Nichts mehr mit Ausweis und Schubweis. Die Menschenströme füllen beide Seiten der Straße völlig aus. In der Mitte reiben sie sich aneinander. Sehr, sehr langsam gelingt es einzelnen Autos, dahin durchzukommen. »Wir sind drin! Wir sind drin!« So schreien die ersten berauschten Jungs aus dem Westen. Sie schwingen die Arme wie Flügel und klopfen mit ihren Fäusten auf die Dächer der Autos, die sie schreiend überholen. »Wir sind drin!« Der kleine Hauptmann steht noch herum und steht Rede. »Na, das hätten wir aber viel besser organisiert, wenn wir das organisiert hätten. Wie das gekommen ist, wie sowas kommt, mit der Brieftaube.« Der Hauptmann wird zur Seite gedrängt. Eberhard Diepgens blondierter Kopf schimmert jetzt hell im Niemandsland. Er beugt sich über das Reportermikro vom ZDF und sagt, »Das kommt jetzt alles, Schritt für Schritt.« Wir kehren um. Schon vorn an der Kreuzung ist die Stadt wieder still. Die Kneipen sind geschlossen. Ein älteres Ehepaar, eben hereinspaziert, hat ein seliges Lächeln auf den Lippen. Sie halten uns an, umarmen uns und sagen, »Schön, was? Ist doch schön!« Was vielen Ostberlinern geschieht, das geschieht auch uns. Freunde, die ausgereist sind, kommen noch in der gleichen Nacht herüber und sind voll Seligkeit. Sie reißen uns mit und laden uns in ihre Kneipen ein. Gegen 3 Uhr sind wir tief im Westen, Savignyplatz. Die große Schüssel Tzatziki am hölzernen Tisch und das heiße Knoblauchbrot. Und alle die fremden, warmen Arme, die uns umarmen beim Griechen. Stefan Heim kommt rein und kauft Wein. Auf dem Heimweg atme ich die neue Luft ein und höre es hallen von überall her, die Stimmen, die frohen, hellen Stimmen in dieser Nacht. Und ich fühle was. Die Künstlerinnen aus dem Prenzlauer Berg, die Heinrich schon immer toll fanden, die kamen dann bald nach der Maueröffnung und holten ihn ab, um die Mauer zu bemalen. Er stand stundenlang im Wintermantel mit seinem alten Pudel auf dem Kopf und bemalte die Mauer. Die Grenzsoldaten mischten sich ein. Optimistischer soll es doch bitte sein. Heinrich redete freundlich mit ihnen, während rote Farbe wie Blut aus seinem dicken Pinsel auf den Beton tropfte und dort eine Pfütze bildete. Kameras des ZDF filmten ihn dabei. Diese ersten Mauerbemalungen, die Künstler aus Ostberlin machten, wurden am nächsten Tag weiß überstrichen auf Anweisungen des Grenzregimes. Ja, das Begrüßungsgeld, wir zögerten zuerst, gingen dann doch. Wo sollten wir das machen? In Kreuzberg oder in Charlottenburg? Die Mauer war weg, aber in Kreuzberg, an einer sehr hohen dunklen Brandmauer, ganz weit oben, stand in riesigen Buchstaben geschrieben, Ihre Freiheit ist die Freiheit Ihrer Banken. Wir kommen am ehemaligen Lessing-Gymnasium vorbei. Neben dem Eingang steht ein alter Gedenkstein mit der berühmten Inschrift »Dolce et decorum est pro patria mori«. Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben. Das eben wollen wir nicht mehr. Süß und ehrenvoll fürs Vaterland sterben. Die Kinder, die dort entlang rennen, sind kleine Kreuzberger aus aller Herren Länder. Sie sind viel bunter und lauter als bei uns im Osten. Auf dem Mariannenplatz hängen an den Fassaden große weiße Tücher, die in ihrer formlosen Improvisation sogar denen ähnlich sind, die auf der Demo auf dem Alex am 4.11. herumgetragen wurden. Weißer Grund mit grober großer Schrift. Jetzt aber steht da Dresdner Bank oder Sparkasse oder Commerzbank und in Leuchtfarben orange-rot oder gelb-grün Begrüßungsgeld. Bankangestellte, ruhiges Geschäftsgebaren. Mir kommen das Geschäft und das Gebaren absurd vor. Vor uns steht eine junge Frau in einem roten Anorak. Sie hat 2 Kinder in rosa Anoraks. Und Kinder tun, was lebendige Kinder tun, rennen so weit wie möglich von der Mama weg oder drängeln sich so dicht als möglich an die Mama heran, verstecken sich, kreischen und schreien. Die Mutter ermahnt sie mit ihrer hohen Stimme, Marco, Janine. Sie hebt die Kinder am Schalter hoch, zeigt sie, bekommt das Begrüßungsgeld und sagt, ich kauf euch was. Wir fahren weiter nach Charlottenburg und setzen uns ins Café Hardenberg an ein Marmortischchen. Vor mir ragt ein Spiegel auf, alt, matt, fleckig, mit Säulen und Tympanon. Ich blicke hinein und erschrecke. Alle um mich herum sind halb so alt wie ich. Gehören wir in ein Studentencafé im Westen? Es ist, als ob wir noch einmal anfangen wollten. Die sehr jungen Kellnerinnen sind Studentinnen, Studenten bedienen Studenten. Das gefällt mir. Wir gehen an diesem Tag noch in eine Bank, in die Deutsche Bank. Es ist sehr still, keine Kinder, Diskretion, aber wir sind höchst aufmerksam im Bauch des Klassenfeindes. Deshalb hören wir auch genau hin, als der junge Mann hinter dem Tresen zu der älteren Dame vor uns sagt, »Guten Tag, Frau von Stein, wir haben Ihre Depotpapiere.« Er überreicht mit einer Verbeugung einen dicken Umschlag. Frau von Stein zahlt noch 6.000 D-Mark ein. Wir zahlen 100 D-Mark ein. Natürlich wollte ich in Charlottenburg das Haus sehen, in dem meine Eltern in kleinen dunklen Praxisräumen die Nazi-Diktatur zu überleben versuchten. Kurfürstendamm Nummer 178. Die 178 war ein protziges Gründerzeithaus. Es ist im Krieg zerstört worden. An seiner Stelle stand nun ein unscheinbarer Neubau. Unten gab es eine Russenbar. Rotes Fahnentuch auf den Tischen, rotes Fahnentuch an den Wänden. Hier, in der 178, hatte sich der ehemals berühmte rote Mediziner umgebracht. Haft, Berufsverbot, Isolation. Wir tranken jeder einen doppelten Wodka aus Gläsern mit Eisrand und dachten an ihn. Der Menschenstrom der aus West-Berlin Zurückreisenden am Bahnhof Friedrichstraße fließt zäh und schwerfällig an den alten, verfleckten, gelb-orangen Kacheln der Flure vorbei. Er schiebt sich durch das Labyrinth des Kachelbetts und durch die engen Schleusen mit ihren Kästen aus Blech und Glas vorbei. Ein Kamel geht doch durch ein Nadelöhr, sagt Heinrich. Wir werden geschoben und mitgerissen mit der Herde. Ist das nun ein Zusammenbruch? Ein Durchbruch, ein Ausbruch, ein Aufbruch oder einfach ein Geschäft? Ich denke eher, dass sie uns gekauft haben. Ich bin aber ganz leicht, ganz beweglich, ganz wach, neugierig und aufmerksam, wie eine gerade Freigelassene. So komme ich mir jedenfalls vor, frei gekauft. Uns wird klar, dass wir jetzt auch als Künstler auf einen freien Markt kommen. Wir besuchen die Villa Griesebach in der Fasanenstraße und studieren die Preise im Kunsthandel West. Auf der Toilette dort herrscht eine solche Eleganz, dass ich den Knöpfen aus gebürstetem Stahl ihre Funktion nicht ansehen kann. Ich erkenne, Kultur ist Klo-Niveau. Ganz klar. Für uns begann jetzt die Zeit der Durchforschung der europäischen Großstädte, in denen wir Freunde hatten, die uns beherbergten. Es kam vor, dass wir mitten in Paris oder London wegen des richtigen Weges so zerstritten waren, dass wir nach zwei Seiten auseinanderliefen. Heinrich kaufte deshalb immerzu Stadtpläne und ich kaufte einen kleinen schwarzen Rekorder. Damit nahm ich unsere Streite auf. So konnten wir sie später abhören und darüber lachen. Unser Leben. Eine Enttäuschung mit Verklärung? Ich bin nicht mal das Volk. Bericht von Ricarda Bethke. Es sprachen Ursula Werner und die Autorin. Musik Tobias Morgenstern, Gesang Winnie Böwe. Ton Peter Awer und Monika Steffens. Regieassistenz Katrin Martin. Dramaturgie und Regie Gabriele Bigott. Eine Koproduktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2009.